Thank you. Schönheit fehlst, du bist mich weh. Ich war betäubt, nicht bin ich überwunden, was aus der Zeit eine Wurzel stamm gezweigen, als feinste Blüte will zu glücklich zeigen, dass jeden trifft, nur wenigen sich antraut, die Herr, wie viel, wie Sammel und Geschau. Ein Kuss der Rede von des Himmels uns, bis Scham. Ich habe verspielt. Ich weiß. Ich gebe es zu. Doch am Altar soll dieser Dolch... Sinnlose, Hoffärtige, du hast das Recht verwirkt, über dich selbst zu bestimmen. Auf in den Tempel. Das Essen steht auf dem Tisch. Oh, mein König, hört. Was gewinne ich, wenn ich zu ihrem Abscheu würde, ihr Gatte? Wenn sie mir stürbe, sagt, was freut es euch? Nun, das ist ja leider nicht anders wahr. Aber ich bin am Ende meiner Langmut. Vorwärts, meine Herren! Marsch! Gestattet einen Aufschub. Gleiches Spiel gibt gleiches Recht. Ich stelle Fürstin frei, nun ihrerseits ein Rätsel zu entwirren. Vermag sie es nicht, so reiche man ihr spitzes Spielzeug ihr zurück. Ich aber ziehe von hinnen. Ich bin's zufrieden. Ich bin's nicht zufrieden. Genug der Rätsel. Und wie lautet es?